Erster liebe Freunde, glaubt nicht jedem Geist. Prüft, ob die Geister von Gott kommen. Viele falsche Lehrer sind jetzt in der Welt. Zweiter, so erkennt ihr den Geist von Gott, ein Geist sagt, dass Jesus Christus als Mensch kam. Dieser Geist ist von Gott. Dritter, ein Geist sagt das nicht über Jesus? Dann ist er nicht von Gott. Das ist der Geist vom Feind von Christus. Er ist schon hier. Vierter, liebe Kinder, ihr gehört zu Gott. Ihr habt die falschen Lehrer besiegt. Gott in euch ist stärker als der Herr dieser Welt. Fünfter, diese Lehrer gehören zur Welt. Sie reden wie die Welt. Die Welt hört ihnen zu. Sechster, wir gehören zu Gott. Wer Gott kennt, hört uns zu. Wer nicht zu Gott gehört, hört uns nicht. So erkennen wir die Wahrheit. Siebter, liebe Freunde, wir wollen einander lieben. Die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind von Gott und kennt ihn. Achter, wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Neunter, Gott zeigte uns seine Liebe so, er sandte seinen einzigen Sohn in die Welt. Durch ihn haben wir das Leben. Zehnter, das ist die Liebe, nicht wir haben Gott zuerst geliebt. Er hat uns geliebt. Er sandte seinen Sohn für unsere Sünden. Elfter, liebe Freunde, Gott hat uns so sehr geliebt. Deshalb müssen auch wir einander lieben. Zwölfter, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns. Seine Liebe wird in uns vollkommen. Dreizehnter, wir wissen, dass wir in Gott bleiben. Und er bleibt in uns. Er hat uns seinen Geist gegeben. Vierzehnter, wir haben es gesehen und sagen es allen. Der Vater sandte den Sohn als Retter für die Welt. Fünfzehnter, wer sagt, Jesus ist der Sohn Gottes, in dem bleibt Gott. Und dieser Mensch bleibt in Gott. Sechzehnter, wir kennen die Liebe von Gott. Wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Siebzehnter, so wird die Liebe in uns vollkommen. Wir haben keine Angst vor dem Tag des Gerichts. Wir leben in dieser Welt wie Jesus. Achtzehnter, in der Liebe gibt es keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Angst hat mit Strafe zu tun. Wer Angst hat, liebt noch nicht vollkommen. Neunzehnter, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Zwanzigster, jemand sagt, ich liebe Gott. Aber er hasst seinen Bruder. Dann lügt er. Er sieht seinen Bruder nicht gern. Dann kann er Gott nicht lieben. 21. Gott gab uns diesen Befehl, wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben.